Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Nach dem überstandenen Misstrauensvotum im britischen Unterhaus hat Premierministerin Theresa May Gespräche mit Abgeordneten aller Fraktionen aufgenommen. Thomas Spickhofen. Die Premierministerin will gemeinsam mit den Abgeordneten herausfinden, für welche Brexit-Lösung es im Unterhaus eine Mehrheit geben könnte. Enttäuscht zeigte sich May am späten Abend, dass sich Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn bislang nicht an den Gesprächen beteiligt habe. Corbyn hatte gefordert, dass die Regierungschefin zunächst das weiterhin mögliche No-Deal-Szenario endgültig vom Tisch nimmt. Derzeit ist nicht absehbar, was die Mehrheit der Abgeordneten will. Es könnte eine Nachverhandlung des bestehenden Entwurfs sein, es könnte aber auch eine ganz neue Variante, wie zum Beispiel das sogenannte Norwegen-Modell sein, oder auch ein zweites Referendum. Sir Peter Tory war britischer Botschafter in Deutschland unter Tony Blair von 2003 bis 2007. Zu den Möglichkeiten, die die britische Regierung jetzt noch hat, sagte er in dieser Sendung. Ich glaube, die einzigen Möglichkeiten jetzt sind, entweder werden wir die EU mit No Deal verlassen oder wir werden die Frage zurück an die Wählerschaft geben müssen. Bis jetzt will die Frau May und sowas nicht. Sie hat ständig einen zweiten sogenannten People's Vote abgelehnt, aber ich sehe keinen Weg daran vorbei. Es sind eine Reihe von seriöser, guter Abgeordneten, die momentan versuchen, parteiübergreifend einen Kompromiss zu finden. Die Hoffnung ist, dass diese Gruppe im Parlament das künftige Brexit gestalten wird. Sir Peter Tory. Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, lehnt weitere Zugeständnisse an Großbritannien ab. Der CSU-Politiker sagte in dieser Sendung. Jetzt liegt der Ball in London und Nachverhandlungen sind aus meiner Sicht für den Austrittsvertrag nicht denkbar. Es ist ein Kompromiss von 28 Staaten. Wenn uns die Briten sagen, wir nehmen das Norwegen-Modell oder wir nehmen das Kanada-Modell mit einem Freihandelsabkommen, dann sind wir innerhalb von einem Jahr, weil das existiert ja bereits, das Modell, dann sind wir in einem Jahr abschlussfähig und dann können wir schnell wieder zur Tagesordnung übergehen. Unser Problem ist nicht, dass kein Wille da ist. Unser Problem ist, dass Großbritannien keine Antwort geben kann und deswegen müssen Sie mir gestatten, auf das zu insistieren, dass die Briten uns sagen müssen, was sie wollen. Der CSU-Politiker Manfred Weber. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat eine Vertrauensfrage im Parlament knapp überstanden. Michael Lehmann. 151 Abgeordnete votierten bei der namentlichen Abstimmung am späten Abend mit Ja. Darunter 6 Abgeordnete, die nicht der Syriza-Partei des Regierungschefs angehören. Damit hat für Tsipras eine knappe Mehrheit des Parlaments mit insgesamt 300 Sitzen gestimmt. Alexis Tsipras kann jetzt auch ohne seinen Koalitionspartner, die Partei Unabhängige Griechen, weiter regieren. Am Sonntag brach die Koalitionsregierung mit den unabhängigen Griechen nach dem Rücktritt des Verteidigungsministers Kamenos auseinander. Er ist Parteichef der unabhängigen Griechen und gab sein Amt aus Protest gegen den Namenskompromiss mit Mazedonien zurück. Der deutsch-türkische Islamverband DİTİB hat Kritik an einer Islamkonferenz in Köln zurückgewiesen, zu der auch radikal-islamische Muslimbrüder eingeladen waren. Die DİTİB habe nur die Räume zur Verfügung gestellt. Der Bezirksbürgermeister von Köln-Ehrenfeld, Josef Wirges, kritisierte diese Haltung im Deutschlandfunk. Dann frage ich mich natürlich, als Hausherr kann ich auf meinem Grundstück natürlich auch sagen, ich möchte so eine Konferenz nicht auf meinem Grund und Boden haben. Stellen Sie sich doch mal vor, eine deutsche Regierung würde mit einem deutschen Ministerium bei einem türkischen Verein eine Veranstaltung abhalten mit zweifelhaften deutschen Politikern. Was würde dann die türkische Regierung, der Staatspräsident sagen? Das geht gar nicht.